Wir fahren jetzt fort und ich freue mich sehr, dass Bernadette Grubner jetzt sprechen wird, und zwar über Realismus als ästhetischen Kampfbegriff in Exil- und DDR-Literaturdebatten. Bernadette Grubner arbeitet im Fachbereich Neuere Deutsche Literatur an der Freien Universität Berlin und hat über das Verhältnis von Klassik und Romantik in den Dramen von Peter Hacks promoviert. Sie arbeitet zur Literatur der DDR, zur Klassik im 20. Jahrhundert, zur Literatur und Psychoanalyse und auch zur Dramatik. Wir freuen uns sehr auf den Vortrag und ich übergebe das Wort an Bernadette. Vielen Dank. Gut. Ja, vielen Dank für die Vorstellung, vor allem aber auch für die Einladung und auch für den schönen Einführungsvortrag, der jetzt die Tagung fast schon überflüssig gemacht hat. So gehaltvoll war der. Aber ich fange wahrscheinlich oder werde weniger hoch und auch weniger theoretisch einsteigen und werde mal ein paar Worte vielleicht zum Titel sagen und dazu, was man sich unter einem ästhetischen Kampfbegriff vorzustellen hat. Damit ist jetzt was weniger Martialisches gemeint, als man vermuten könnte. Ich möchte einfach zeigen oder Sie daran erinnern, dass Debatten unter marxistischen SchriftstellerInnen so gut wie immer Dispute über Realismus waren oder auch Dispute über Realismus waren und es sich dabei sowohl um einen umkämpften Begriff handelt, als auch um einen, der in kämpferischer Absicht zum Einsatz gebracht wurde. Dies war sowohl in der unter Exilautorinnen geführten sogenannten Expressionismusdebatte der Fall, die ja eben auch unter dem Label Realismusdebatte geführt wird, als auch in den Auseinandersetzungen, die in der DDR in den 70er Jahren um das literarische Erbe geführt wurden. Ich werde nicht versuchen, Ihnen über diese beiden historischen Debatten Dinge zu sagen, die nicht schon an anderer Stelle mal festgestellt wurden. Vielmehr geht es mir in meiner Erörterung der Frage darum, was aus den historischen Streitigkeiten über Realismus eventuell für die Gegenwart gewonnen werden könnte. Dabei kann man zwei wichtige Befunde vorwegnehmen. Im marxistischen Kontext implizierte eine Auseinandersetzung mit dem Realismus erstens auch einen Streit darüber, wie die Wirklichkeit überhaupt beschaffen ist und wie sie mit künstlerischen Mitteln verarbeitet oder gar bewältigt werden kann. Und zweitens haben die Auseinandersetzungen über Realität und Realismus immer eine eminent politische Dimension, die zeitgeschichtlich verankert ist und über diese Verankerung zugleich hinausweist. Diese beiden Aspekte lassen es meines Erachtens als sinnvoll erscheinen, sich die genannten Debatten in Erinnerung zu rufen und so Anknüpfungs- oder auch Abstoßungspunkte für die Gegenwart zu gewinnen. Ums Theater hingegen wird es in meinem Vortrag erstmal nicht gehen. Also ich befasse mich sozusagen mit der Realität, Realismus, des Symposium-Titels. Gut, um mit den Exildebatten anzufangen, ausgelöst wurde die Expressionismus- oder Realismus-Debatte, die so als Textschlacht unter den Exilautorinnen geführt wurden, durch einen Aufsatz von Georg Lukács mit dem Titel Größe und Verfall des Expressionismus. Der ist 1934 in Heft 1 der Zeitschrift Internationale Literatur in Moskau erschienen. Und darin befasst sich Lukács in Abschnitt 3 mit der Wirklichkeitsauffassung, die er in den literarischen Werken der Expressionisten ausgedrückt findet. Die Expressionisten, so Lukács, fassten die Wirklichkeit als undurchdringliches Chaos auf, dessen einzelne Bestandteile in der ästhetischen Bearbeitung maximal isoliert, also aus den verworrenen Zusammenhängen gerissen werden müssten, was durch die Leidenschaftlichkeit des dichterischen Subjekts bewerkstelligt werde. Das ist jetzt alles Lukács, wie er den Expressionismus beschreibt. Er bezieht sich hier auf ein ausführlicher auf Max Picards Text Die Erhebung. Lukács stört nun daran nicht allein, dass diesen ästhetischen Verfahren eine irrationale Weltwahrnehmung zugrunde liege, sondern auch die in seinen Augen übergebührliche Zentralstellung des dichterischen Subjekts. Er kontrastiert diese Haltung, also die expressionistische Haltung, mit der des realistischen Schriftstellers, hier interessanterweise explizit mit der des Dramatikers, der in seinem Werk den, Zitat, objektiven Kampf von gegensätzlichen gesellschaftlichen Kräften schildere. Die Expressionisten hingegen und mit ihnen die Impressionisten und Symbolisten, also das ist relativ in Bausch und Bogen, seien aber nicht um eine künstlerische Ausgestaltung gesellschaftlicher Widersprüche bemüht, sondern stets nur mit dem Widerspruch von Subjekt und Wirklichkeit beschäftigt. Auch das ist ein Zitat. Polemisch könnte man das jetzt zuspitzen und sagen, Lukács meint, die Expressionisten seien im Wesentlichen mit sich selbst und ihrem Verhältnis zur Welt, nicht aber mit der Welt unabhängig von sich beschäftigt. Und das ist, wie es mir scheint, ein wiederkehrender und möglicherweise auch bis heute relevanter Punkt. Ist die Realität, die im Realismus steckt, eine verstandene, also notwendig auch verstehbare Materie, über die gestritten und diskutiert werden kann und die im künstlerischen Produktionsprozess dargestellt, problematisiert, befragt wird? Oder ist die Realität nie mehr als das subjektiv Empfundene und Wahrgenommene, von dem aus kein Anspruch auf Objektivität erhoben werden kann, das vielmehr immer so stark von der eigenen Subjektivität affiziert ist, also von der des Dichters oder der Dichterin, dass äußerstenfalls intersubjektive Nachvollziehbarkeit erreicht werden kann, aber nichts darüber hinaus. Als prominente Entgegnung auf Lukács möchte ich Ernst Blochs Aufsatz Diskussion über Expressionismus von 1938 herausgreifen. Bloch reagiert hier einigermaßen verärgert, nicht allein auf den Text von Lukács, sondern auch auf eine Wortmeldung von dessen Sekundanten Alfred Kurella. Der Ärger wurde nicht zuletzt durch die Schlussfolgerungen verursacht, die Lukács am Ende seines Aufsatzes zieht und die die Behauptung in den Raum stellen, der Expressionismus biete eine Anschlussstelle für den Faschismus. Kurella hatte dies mit einer gewissen Freude am Hau drauf noch stärker zugespitzt und geschrieben, dass sich heute, jetzt zitiere ich Kurella, klar erkennen lasse, wes Geistes Kind der Expressionismus war und wohin dieser Geist ganz befolgt führt, in den Faschismus. Zitat Ende. Ich erwähne diesen, glaube ich, bekannten Kurzschluss zwischen Expressionismus und Faschismus, um den historischen Horizont zu markieren, vor dem diese Debatte geführt wurde. Alle diese Auseinandersetzungen mit Realität, Realismus und den ideologischen Implikationen verschiedener Kunstrichtungen fanden vor dem Hintergrund einer gemeinsamen Frontstellung gegen den Nationalsozialismus statt, dessen die Vorstellungskraft sprengende Destruktivität den Diskutierenden zu diesem Zeitpunkt noch nicht in vollem Umfang bekannt war und sein konnte. Auf diesen Kontext komme ich nochmal zurück. Aber erstmal zu Bloch. Auf diejenigen Aspekte, die ich vorhin aus Lukács Aufsatz hervorgehoben habe, antwortet Bloch mit zwei Einwänden. Der eine betrifft den Begriff oder die Vorstellung von Realität, die er in Lukács Ausführungen erkennt. Der andere den spezifischen Zugriff der Kunst auf die Welt, wie er bei Lukács thematisiert wird. Mal zum Realitätsbegriff. Lukács, schreibt Bloch, setze überall eine geschlossene, zusammenhängende Wirklichkeit voraus. Diese Vorstellung entspreche aber nicht der wirklichen Wirklichkeit, sondern verdanke sich dem Systemdenken des deutschen Idealismus, dem Lukács verpflichtet oder aufgesessen sei. Bloch schildert zumindest an dieser Stelle nicht ausführlich, welcher Begriff von Realität ihm stattdessen angemessen erscheint. Er platziert aber einige Schlagworte, die seine Vorstellung der Wirklichkeit ansatzweise konturieren, unter anderem das der Unterbrechung sowie den Hinweis auf reale Zersetzungen des Oberflächenzusammenhangs, in dessen von den Expressionisten ausgeleuchteten Hohlräumen Neues zu finden sei. Blochs metaphorische Sprache betont also das Brüchige, Unverbundene der Wirklichkeit und privilegiert es gegenüber kausalen Verstehenszusammenhängen. Zweitens und zusätzlich zur Erforschung neuer Aspekte einer brüchigen Realität erwähnt Bloch ein zweites ästhetisches Anliegen des Expressionismus. Er sieht darin einen, Zitat, künstlerischen Versuch, ein Weltbild zu zerfällen. Und zwar, wie aus einem Einschub hervorgeht, vor allem das des Kapitalismus. Zweifellos nimmt Bloch hier, ohne es genauer auszuführen, Bezug auf die prononcierte Antibürgerlichkeit expressionistischer Dichter. Man kann da an die Frühexpressionisten im Umfeld von Franz Pfemferts Aktion denken oder ähnliches. Bloch korrigiert Lukács also in zweierlei Beziehung. Erstens sei die Realität anders, als Lukács das implizit behaupte, nämlich brüchig und unverbunden und nicht kausal geschlossen. Zweitens sei der Expressionismus von seinem Anliegen her zu beurteilen, dass darin bestehe, neue Wirklichkeitsaspekte sichtbar zu machen und bestehende Weltkonstruktionen zu destruieren. Für Bloch ist dieses ästhetische Anliegen berechtigt und sein Ergebnis der wohlwollenden Begutachtung wert. Im politischen Kontext begreift er die ästhetischen Experimente der Avantgarden als Reservoirs revolutionärer Fantasie. Lukács reagiert nochmal auf diese Einwände von Bloch mit einer Art kleinem Lehrstück dialektischer Philosophie in marxistischer Perspektive, indem er die von Bloch betonte Zerrissenheit der sinnlich wahrnehmbaren Oberfläche der Welt, der Wirklichkeit als notwendige Erscheinungsweise der gesellschaftlichen Totalität im Kapitalismus ausweist. Die Aufgabe nicht nur des Dichters, sondern auch des Denkers, so sagt er das, des Dichters und Denkers, bestehe darin, im und unter dem Chaos der Erscheinungsebene die Gesetzmäßigkeiten des geschlossenen Ganzen aufzudecken und diese dann zur Gestaltung zu bringen. Und diese doppelte Operation qualifiziere einen Schriftsteller zum echten Realisten. Anna Segers, die zur selben Zeit, also wir sind jetzt ungefähr 38, 39, mit Lukács korrespondiert und auf die genannten Aufsätze reagiert, greift diese doppelte Operation, also das Aufspüren von Gesetzmäßigkeiten auf der einen und die Ausgestaltung im Kunstwerk auf der anderen Seite auf, und spielt sie auf ein anderes Begriffspaar hinüber, nämlich das von bewusst und unbewusst. Im Anschluss an eine Tagebuchnotiz Tolstois beschreibt sie den literarischen Schaffensprozess als zweistufiges Verfahren, dessen erster Schritt in einer scheinbar unmittelbaren, also voraussetzungslosen Wahrnehmung der Wirklichkeit bestehe, dessen Inhalte in einem zweiten Schritt wieder auf die Ebene des Bewusstseins, also auch der bewussten Gestaltung, gehoben würden. Es fällt ins Auge, dass sich Segers Begriffsverwendung von bewusst und unbewusst nicht mit der freudianischen Bedeutung dieser Termini deckt. Vielmehr bedeutet unbewusst für sie den willentlichen Verzicht auf vorgefertigte Wirklichkeitsdeutungen, sodass Raum für neue Wahrnehmungen geschaffen würde, die so dann in neue, zum Beispiel narrative Ordnungen eingearbeitet werden könnten. Segers argumentiert also durchaus in eine ähnliche Richtung wie Bloch, allerdings weniger wütend und daher vorsichtiger differenzierend. Die literarischen Avantgarden, die Lukács verurteilt, haben in ihren Augen wertvolle Experimente getätigt, die neue Blicke auf die Realität eröffneten. In diesem Sinne stellt sie die Frage, Zitat, ob es überhaupt irgendein wirkliches Kunstwerk gibt, in dem nicht eine Substanz Realismus enthalten ist, nämlich eine Tendenz zur Bewusstmachung der Wirklichkeit. Zitat Ende. Damit nimmt sie dem Realismusbegriff aber freilich seine normative Trennschärfe. Segers schlägt also letztlich vor, die Realismusfrage von der Bewertung künstlerischer Erzeugnisse ab und auf eine andere Rezeptionshaltung umzulenken, nämlich eine, die Literatur auf die in ihr enthaltenen Elemente der Bewusstmachung neuartiger Wirklichkeitsaspekte untersucht. Und es ist interessant zu bemerken, dass Lukács in seiner Erwiderung auf diesen Vorschlag nur am Rande eingeht. Er konzentriert sich weiterhin auf die Frage des künstlerischen Produktionsprozesses und greift die diesen vorgängige Wirklichkeitserfahrung auf. Diese sei zwar unmittelbar im Sinne von spontan, nicht aber im Sinne von unbewusst. Vielmehr seien hier sinnliche Wahrnehmung und intellektuelle sowie moralische Vorbildung verschränkt. Man kann also zuspitzend sagen, dass sich die Expressionismusdebatte unter anderem um die Frage dreht, ist Realismus eine Qualität von Literatur, die eine bestimmte Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit seitens der Autorin oder des Autors erkennen lässt? Oder ist Realismus jeder Vorschein von Realität bzw. solcher Wirklichkeitselemente, die in der Alltagswahrnehmung unterrepräsentiert sind? Oder noch stärker zugespitzt, soll ein Schriftsteller Kommunist sein oder reicht es, wenn er Literatur herstellt, die neue Wirklichkeitsaspekte zur Anschauung bringt? Die Fragen kommen in meiner Formulierung jetzt ein bisschen grundsätzlicher daher, als sie im historischen Kontext zu lesen sind. Denn wie man an den Dokumenten unschwer erkennen kann, drehte sich die Expressionismus- oder Realismusdebatte nicht zuletzt um die Frage des Beitrags der antifaschistischen Exilautorinnen zum Kampf gegen den Nationalsozialismus sowie um mögliche Stellungnahmen zur politischen Großwetterlage. Was ist damit gemeint? Da geht es speziell um die 1935 auf dem 7. Weltkongress der Komintern beschlossene Volksfrontpolitik, also die Politik eines Bündnisses aller vorhandenen Kräfte, die die Gegnerschaft zum Faschismus eint oder einen könnte. Lukács' Beharren auf Realismus als Maßstab, als normatives Wertungskriterium, das es erlaubt, fortschrittliche Literatur von reaktionärer zu unterscheiden, steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der von ihm formulierten Aufgabe des antifaschistischen Schriftstellers, an die realistischen, also bürgerlichen Literaturtraditionen anzuknüpfen um so zugleich einen Zugang zur Volkstümlichkeit zu finden. Gemeint ist hier ein kultureller Erfahrungsschatz, der eine Verbindung fortschrittlicher Kräfte trotz brüchiger demokratischer Traditionen ermöglichen soll. An dieser Stelle zeigt sich jetzt die politische Dimension der ästhetischen Debatten in aller Deutlichkeit. Es handelt sich um eine Frage der Bündnispolitik, wobei der Anschluss an realistische Schreibtraditionen der ästhetische Ausdruck der Volksfrontpolitik ist, die den Schulterschluss der antifaschistischen Kräfte sucht. Wird hingegen das wirklichkeitsaufschließende und bewusstseinsverändernde Potenzial von Literatur stark gemacht? Kann man darin eine Position erkennen, die den Kampf gegen den Faschismus nicht strategisch vom Kampf gegen die bürgerliche Kultur trennt? Man kann das auch so ausdrücken, wenn man darauf abzielt, das Selbstverständnis und die Weltbilder einer Klasse zu destabilisieren, lässt sich das schwer als Aufforderung an diese Klasse verstehen, gegen einen gemeinsamen Feind zu kämpfen. Wenn ich jetzt den Sprung in die Literaturdebatten der DDR mache und hier speziell in die der 70er Jahre, wird erkennbar werden, dass vielerorts Argumentationslinien auftauchen, die denen der Expressionismusdebatte in auffälliger Weise ähneln. Man kann das auf den geteilten marxistischen Hintergrund beziehen oder aber, was spannender ist, fragen, welche politischen Probleme dieser so ganz anders gelagerten Zeit sich offenbar in ähnlichen ästhetischen Streitgegenständen verhandeln lassen. Die Reflexion über den Realismus ist in der DDR selbstredend zu keiner Zeit abgerissen. Zum regelrechten Streitgegenstand wurde er aber wieder im sogenannten Traditionsdisput der 70er Jahre. Dabei handelt es sich um einen Streit über die Neubewertung der zu beerbenden literarischen Traditionen, konkret die Frage, ob die bis dahin stark abgewertete und als reaktionär gebrandmarkte Literatur der Romantik nicht ebenfalls für bestimmte gesellschaftliche Problemkonstellationen und Erfahrungszusammenhänge anschlussfähig sei. Der literarische Realismus taucht hier immer wieder als Argumentationsfigur auf, wie ich im Folgenden anhand einiger ausgewählter Positionen zeigen möchte. Als Franz Fühmann im Januar 1976 eine Eloge auf E.T.H. Hoffmann hält, hebt er an dessen Werk insbesondere zwei Aspekte hervor. Die starke affektive Beteiligung, die die Lektüre bei dem oder der Lesenden auslöse, also seiner emotionalen Aufgewühltheit bei der Lektüre Hoffmanns, und die gänzlich neue Erfahrungsrealität der Epoche, also Hoffmanns Epoche, die in den Texten niedergelegt sei und die Fühmann mit Blick auf das Vorkommen fantastischer Elemente, speziell solcher von Gespenstern, erläutert. Er sucht aufzuzeigen, inwiefern ein Text, in dem Gespenster auftauchen, eminent realistisch sein könnte. Die Beziehung, oder er behauptet auch, er sei eminent realistisch, die Beziehung zwischen fiktionsinterner Wirklichkeit und lebensweltlicher Realität wird als metaphorische gedacht. Also in der Fiktion treten Gespenster auf, die auf eine gespenstische Wirklichkeit außerhalb des Textes verweisen. Nochmal in Fühmanns Worten. Ein Gespenst wissenschaftlichen Realitätserfassens ist nicht gleich dem Gespenst als literarische Erscheinung, das dort rechtens, und das heißt nach meinem Begreifen realistisch, als äquivalent auftritt, wo der Alltag des Lebens gespenstisch wird. Eine solche Darstellung, wie sie bei Hoffmann zu finden sei, greife neue Wahrnehmungen auf. Das Realistische an Hoffmanns Literatur sei, dass diese Modelle neuer Erfahrung zur Verfügung stelle. Fühmanns Plädoyer für Hoffmanns Gespenster steht und fällt mit der Privilegierung der Erfahrungswirklichkeit über eine, die erst intellektuell erschlossen werden müsste, und einem Realismusbegriff, der sich aus dem Modellhaften historischer und überhistorischer Erfahrungen herschreibt. Eine ganz ähnliche Privilegierung der Erfahrungsrealität findet sich bei Günter Kunert, wobei hier noch die Zentralstellung der Leiterfahrung als Welterschließende hinzutritt. In seiner 1975 veröffentlichten Schrift zur Verteidigung Kleists, Pamphlet für K., setzt Kunert der Abwertung des vermeintlich gemütskranken Kleist eine Aufwertung krisenhafter Extremzustände entgegen, die er zur Vorbedingung von Welterkenntnis macht. Er schreibt, Zitat, dass jedes wirklich große und bedeutende Kunstwerk aus einer extremen, nicht normalen Geistes- und Gefühlsverfassung produziert wird, nämlich, dass erst einer erkranken muss an der Welt, um sie diagnostizieren zu können als das Heillose schlechthin. In einem etwas früher geführten Gespräch zwischen Kunert und dem Lektor und Autor Joachim Walter wird ersterer direkt, also nach seinem Realismusbegriff, gefragt. Kunert liefert zunächst eine vorsichtige Minimaldefinition, die da lautet, realistisch sei Literatur, die Realität enthalte. Das ist aus der Expressionismusdebatte auch schon bekannt und ist vielleicht wirklich eine Art Minimaldefinition von Realismus. Auch wenn dies, also das Enthalten von Realität, wie etwa bei den romantischen Autoren, nicht äußerlich in Erscheinung trete, also nicht unmittelbar erkennbar sei. So wie Fühmann über den Realismus von Gespenstern nachdenkt, werden bei Walter und Kunert Märchen als Gattung befragt, der Realismus attestiert werden soll. Anhand der weiter im Gespräch genannten Beispielreihen könnte man allerdings vermuten, dass realistisch bei Kunert genau die Literatur ist, in der er eigene Realitätsauffassungen wiedererkennt. So ist für ihn Hemingway unrealistisch, da er eine merkwürdig verblasene Haltung zur Welt habe, und Thomas Manns Literatur sei von einem verwerflichen Realismus, der, Zitat, auf einer hohen künstlerischen Ebene nur vortäuscht und von der ganzen Welt entfernt ist. In hohem Maße realistisch sei hingegen die Literatur Kafkas. Man sieht unmittelbar, dass Kunert sich hier gegen eine durch Lukács vorgeprägte und bis in die 70er Jahre in DDR-Literaturlexika dominante Bewertung literarischer Traditionen richtet, die Mann als großen, womöglich letzten bürgerlichen Realisten sah, während Kafka der Dekadenz und dem Irrationalismus zugeschlagen wurde. Kunerts Gegenposition wird auch hier mit der Privilegierung der Erfahrung unterfüttert, wobei er exemplarisch auf seine eigene Kindheit verweist, die durch eine frühe und traumatisierende Konfrontation mit der richtigen Realität im Unterschied zum geschützten Raum kindlicher Realitäten geprägt gewesen sei. Er spielt damit, ohne es näher auszuführen, auf die Verfolgung seiner Mutter als Jüdin zur Zeit des Nationalsozialismus an. Diese Konfrontation mit der Realität enthebe seine Subjektivität gleichsam des Subjektiven. Er habe sich, Zitat, stets als gesellschaftliches und als eine Art objektives Wesen empfunden, Zitat Ende. Es drängt sich vor diesem Hintergrund die Vermutung auf, dass Kunerts Abwertung Thomas Manns und Aufwertung Kafkas eventuell auf dem Qualitätskriterium des in den Texten niedergelegten Leidens beruhen könnte. Realismus bedeutet bei Fühmann und Kunert, man könnte hier noch andere nennen, also eine erfahrungsbasierte Niederlegung von Realität in den Text, wobei erfahrungsbasiert hier bedeutet, auf persönlichen Erfahrungen beruhend und die eigenen Lebensumstände und Gefühle zentral berücksichtigend. Besonders erwünscht und offenbar auch besonders realistisch sind Erfahrungen von Ohnmacht gegenüber sich verselbstständigenden Institutionen, wie das bei Fühmann thematisiert wird. Also gemeint ist hier die Herausbildung einer warenförmig organisierten und bürokratisch verwalteten Gesellschaft. Oder Erfahrungen des berechtigten Leidens an der Welt, wie bei Kunert. Zu diesen Auffassungen gibt es selbstredend vehemente Gegenpositionen in den 70er Jahren und es wird wenig überraschen, wenn ich als einen der entschiedensten Gegner Peter Hacks zu Wort kommen lasse. Der bezog sich explizit auf Fühmanns Wertschätzung der romantischen Modelle neuer Erfahrung. Wenn er in einer Arbeitsgruppe der Akademie der Künste im Oktober 1976 äußert, Zitat, die Romantik gibt in der Tat Modelle ihrer Zeit. Und ist das die Aufgabe der Kunst, zu sagen, wie es ist? Ist denn die Kunst wirklich nur dazu da, die verdammten, albernen, vorübergehenden Peinlichkeiten einer Zeit vorzuführen? Oder ist sie nicht vielleicht dazu da, ausgehend von dem Material, das die Zeit anbietet, Lösungen zu finden und die Möglichkeiten einer Zeit zu untersuchen im Hinblick auf die Möglichkeiten, die die Menschheit als solche hat? Zitat Ende. Abbilden oder Enthalten von Wirklichkeit ist bei Hacks keinesfalls die alleinige oder hauptsächliche Aufgabe von Kunst. Vielmehr müsse noch ein konstruktiver Fragehorizont hinzutreten, der sich in einer Haltung zum Geschilderten zum Ausdruck bringt. Andernfalls verbleibe die Darstellung auf der Ebene der Erscheinung, anstatt zum Wesen vorzudringen. Hacks argumentiert hier erkennbar entlang der von Lukács theoretisch formulierten Linien und fügt diesen aus produktionsästhetischer Sicht noch den Begriff der Haltung hinzu, die gegenüber der Welt eingenommen werden solle. Damit ist nun eben nicht gemeint, dass die Wirklichkeit vom Standpunkt persönlicher Betroffenheit aus geschildert werden soll. Die Neigung zum Subjektiven, die mit der Romantik-Renaissance einhergeht, bezeichnet Hacks als weinerliche Tagesschriftstellerei, der romantischen Verstimmung müsse der Künstler entsagen. Zitat, er darf seiner Lage nicht erliegen. Er darf niemals, also er der Künstler, er darf niemals aufhören, sich vom Gang der Begebenheiten ein umfassendes Bild zu machen. Ein Bild, worin auch seine Lage ihren Ort hat, als an welchem befindlich dargestellt sie ihre Vollständigkeit und Schönheit bekommt. Zitat Ende. Die Subjektivierungstendenz in der DDR-Literatur ist für ihn eine Vereinseitigung der Sichtweisen. Man sieht hier ganz deutlich, dass das Verhältnis von Kunst und Wirklichkeit bei Hax ganz anders gefasst wird als bei den romantikaffinen DDR-Autorinnen der 70er Jahre. Hax erkennt dem subjektiven Leiden als solchem jede erkenntnisstiftende oder kunstschaffende Potenzialität ab und sieht die Aufgabe der Kunst vielmehr darin, die Wirklichkeit in einer Weise zu gestalten, die eine Haltung zu menschheitsrelevanten Fragen zur Disposition stellt. Diese Ästhetik, wie sie Hax formuliert hat, gilt Autorinnen wie Kunert, De Bruyne, Christa Wolf oder Volker Braun als Entfernung von der Wirklichkeit. Und man könnte hier in dem Punkt tatsächlich auch noch Heiner Müller hinzufügen, für den war das auch eine Entfernung von der Wirklichkeit. Diese werde vielmehr dann zur Kenntnis genommen, wenn die Schattenseiten der Realität, also die Randpositionen und das aus ihr Ausgeschlossene in den Blick geraten. Nicht zuletzt wird erkennbar, dass diesem unterschiedlichen Funktionsverständnis der Kunst eine ganz andere Wirklichkeitsauffassung zugrunde liegt. Das wird wiederum deutlich in einem 1990 verfassten Aufsatz von Hax, in dem dieser über die Gemeinsamkeiten zwischen Ludwig Tieck und Georg Büchner nachdenkt und schreibt, dass beide Autoren, also Tieck und Büchner, die gleiche Weltabsicht hätten. Zitat, sie behaupten die Unwirklichkeit der Welt und dann auch die der Menschen, die in ihr sind. Von der Welt wird dargetan, dass sie ein hohles Nichts sei. Zitat Ende. Diese Behauptung schließt Hax mit der Diagnose des Antirealismus zusammen und macht somit abermals deutlich, dass er die Klassik-Romantik-Debatte ebenso wie den Streit darüber, was Realismus in der Literatur ist, als zeitgenössische politische Debatte denkt. Was mich jetzt zu der vorhin angekündigten Frage führt, lässt sich in diesen unterschiedlichen Auffassungen von Realismus in der DDR, so wie das schon in der Expressionismusdebatte der Fall war, ein politischer Dissens ausmachen. Daran kann meines Erachtens kein Zweifel bestehen, allerdings vermute ich, dass die verschiedenen Protagonistinnen des Disputs die politische Dimension ihres ästhetischen Streits unterschiedlich beschreiben würden oder beschrieben hätten. Hax etwa äußerte 1976, dass die ästhetischen Fraktionen in der DDR, Zitat, aufs Präziseste die bestehenden politischen Richtungen vertreten würden. Und er äußert, würde man ihnen erlauben, sich zu organisieren, könnte man ebenso gut Parteien zulassen. Zitat Ende. Dreh- und Angelpunkt der Auseinandersetzungen waren für ihn die jeweiligen Haltungen zum bzw. Erwartungen an den Staat. Der romantischen Partei warf er deshalb neben Subjektivismus und Antirealismus vor, dass sich ihre Utopien aus persönlichen Wunschvorstellungen speisten, die an und gegen den Staat formuliert wurden. Eine Haltung, die er als schokoladenen Leninismus bezeichnet. Also einen Sozialismus zwar oder einen Leninismus, aber einen wohlschmeckenden. Autorinnen wie Franz Fühmann, Günter Kunert oder Christa Wolf ging es hingegen um die Möglichkeit, mittels Literatur eine subjektiv verbürgte Kritik an Staat, Partei und Gesellschaft zu üben. Wenn sich zum Beispiel Christa Wolf mit romantischen Autorinnen befasst, geht es ihr um deren Situation realer Ohnmacht und gesellschaftlichen Außenseitertums, die ihr ihrer eigenen Situation in der DDR als ausgesprochen ähnlich erscheint. Ihr wesentliches Anliegen könnte man so zusammenfassen, dass aus dem Gefühl der Zugehörigkeit und des Beteiligtseins am sozialistischen Projekt zugleich der Wunsch erwächst, sich mit dessen realen Widersprüchen produktiv und kritisch auseinanderzusetzen. Es geht also bei diesem Realismusstreit um das Verhältnis der Intellektuellen und der Literatur zum Staat. Es geht um die Weise, in der Literatur in Beziehung zur Politik gedacht wird. Und es geht um die Frage, welchen Stellenwert der individuelle Autor, seine persönliche Erfahrungsrealität und Leidensgeschichte für die Debatte hat. Ich werde, da ich im Prinzip keine Zeit mehr habe, mögliche Anknüpfungspunkte für gegenwärtige Überlegungen eher skizzieren als ausführen, in der Hoffnung, dass sie in der gemeinsamen Diskussion mehr Raum erhalten können. Was an den von mir behandelten Debatten auffällt, ist, dass sie sich nicht auf Auseinandersetzungen über literarische oder auch theatralische Formensprachen beschränken, sondern bewusst die Frage mit sich führen, wie die Wirklichkeit, die eine realistische Kunst- und Literaturpraxis anvisiert, eigentlich beschaffen ist, erkannt werden kann und bewertet werden muss. Und welche Formen, im zweiten Schritt sozusagen, welche Formen, Sprachen und Themenfelder dem Erkannten und der Bewertung angemessen sind. Es geht hier um die Wirklichkeit selbst und die Einstellung oder Haltungen, die man ihr gegenüber als politisches Subjekt einnimmt. Darüber hinaus lassen sich einige quer durch die Jahrzehnte verhandelte Fragen ausmachen, die es auch heute noch verdienen, Gegenstand von Debatten zu sein. Ich greife im Folgenden drei heraus. Erstens, zeigt die Literatur die Wirklichkeit, wie sie wahrgenommen wird, oder soll sie sie zeigen, oder zeigt sie eine intellektuell verstandene und künstlerisch mehr oder weniger bewusst gestaltete Wirklichkeit und kann so etwas ein normatives Kriterium sein. Zweitens, kann die im literarischen Kunstwerk verhandelte Realität nur die subjektiv empfundene Realität der Autorin sein, oder kann die im Text dargestellte Realität Anspruch auf Objektivität oder zumindest auf allgemeine Geltung machen und somit Gegenstand einer Debatte werden, die nicht auf persönliche Befindlichkeiten rekurriert oder auf den Austausch persönlicher Befindlichkeiten. Drittens, besteht die gesellschaftspolitische Dimension von realistischer Literatur in einer Kritik an der Wirklichkeit? Oder besteht sie darin, dass die Literatur Interpretationen der Realität zur Diskussion stellt? Mit diesen drei aufgeworfenen Fragen, die jetzt in aktuellen Zusammenhängen ausformuliert, ergänzt, präzisiert werden müssten und so weiter, möchte ich meinen Vortrag beenden und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ja, ich meine, das geht jetzt so weit, dass es die Möglichkeit für Fragen und Diskussionen gibt. Ich denke, auf Mikrofone, denke ich, können wir einfach eine Ansicht des Publikums, also nicht ein anderes Publikum, sondern dass es nicht so zahlreich ist, verzichten und würde einfach sagen, dass man per Handzeichen auch bitte kundtut, wenn man was sagen möchte und fragen möchte. Kleine Frage. Ich lese Lukács Realismusbegriff auch gerne immer so mit Lukács gegen Lukács, auch gerade wenn es um die Kritik an nicht nur Expressionismus, sondern andere Avantgarden geht. Und vor allem auch immer als so eine Art ästhetische Fortsetzung einer Kritik von Reification, ja? Also von irgendwie sozusagen der Zersplitterung der Welt und der Wahrnehmung der Menschen, dadurch eben wie Kapitalismus funktioniert. Und Realismus ist dann das, was diese Zersplitterung aufhebt und die Teile als Ganzes erkennbar lässt, macht sozusagen. Ja? Ja. Vielleicht einfach die Frage, ob was du von Lesern hältst oder auch, ob diese Art Debatte oder diese starke Interpretation in den späteren DDR-Debatten, die mir jetzt erst gesagt habe, nicht so gut kannte, so vorkommt, auch vielleicht gegen die reine Befindlichkeitsinterpretation oder eher weniger. Danke. Weiß ich noch nicht, ich muss rückfragen. Was ich nicht ganz verstanden habe, ist, warum die, ich würde sagen, so wie du das jetzt ausgedrückt hast, mit der Kritik an der Zersplitterung sozusagen der Welt durch das Zerreißen des Erfahrungszusammenhangs im kapitalistischen Produktions- und Gesellschaftsprozess, und dass sozusagen Realismus da der Begriff wäre, der sozusagen die Aufgabe oder den Modus der Kunst, sich dem sozusagen zu stellen oder das wieder zu kitten in gewissem Sinne. Genau. So hätte ich ihn auch gelesen, bloß habe ich das mit ihm gegen ihn jetzt noch nicht ganz verstanden, weil das steckt, glaube ich, genau da drin. Also das würde ich einfach so bestätigen. Wenn ich sage, mit dem gegen ihn, meine ich sozusagen, dass man auf die Art, also ich das trainiere oder das auch gerne so machen möchte, um vielleicht auch zu reiten, ein ganzes Stück weit, glaube man das lesen kann gegen die ganz dann enge Kritik an den Avantgarden. Ach so. Das ist ein bisschen so ein James in Linie, der immer sagt, ja, Lukács Kafka-Kritik, das nervt ja auch alles. Und das ist auch immer das, wo man sagt, also sozusagen auch die Linken heute die am schnellsten stören. Und James in Linie sagt so, naja, vielleicht, man sieht ja dann auch in Lukács Schriften selbst, dass wenn sozusagen der Identifizierung nicht auch noch gefeiert werden würde, oder also es gibt mehr Spielraum. Da wird sozusagen eigentlich mehr Spielraum behauptet, auch innerhalb von Lukas selbst, und mehr Flexibilität als auch so, okay, Lukas halt irgendwie da auch in Gang geht. Hm. Also es geht darum, um den Vorwurf, ich bin auch so verständlich, ihn vor dem Vorwurf des Antimodernismus zu retten. Genau. Ja. Ja, also ich habe dieses Problem nicht so sehr, aber was mir wichtig schien oder sozusagen weshalb ich diesen Ansatz, das im Kontext ist, der Auseinandersetzung zu lesen und auch vor dem politischen Hintergrund zu lesen und so weiter, dadurch wird das im Prinzip, steht das sozusagen nicht als die Theorie da, sondern es ist in der Dynamik sozusagen drin, ja? Das ist ein gemeinsamer Auseinandersetzungsprozess, also wie sozusagen wollen wir oder wie, das ist ein emphatisches Wir tatsächlich, wir als marxistische, antifaschistische Autorinnen, wie wollen wir uns positionieren sozusagen und welche Richtung ist sozusagen die befördert werden soll, um sozusagen dem faschistischen Wahnsinn und dem nationalsozialistischen Wahnsinn Einhalt zu gebieten, und ist eine Auseinandersetzung unter erstmal Gleichen. Ja, also sozusagen ich glaube, diese Kritik an Lukács ist vielfach kommt die auch daher, dass ja da sozusagen danach einfach so eine Autorität wurde, die war auch da schon, aber sozusagen wird ja, und dann stürzt er irgendwann auch wieder ab nach dem sogenannten ungarischen Volksaufstand. Das heißt sozusagen, das macht sich eher fest daran, an diesem Bild, Lukács sei die Autorität gewesen, die gesamte Schiene der konservativen, orthodoxen Literaturtheorie der DDR oder überhaupt des Sozialismus des Deutschsprachigen bestimmt hätte. Und zu diesem Zeitpunkt stellt sich, ich finde, wenn man sich diese Dokumente anguckt, stellen die sich aber ganz anders dar. Also insofern, Lukács war zum Beispiel ein Fan, also oder hat, glaube ich, viele positive Dinge über Hoffmann gesagt, zum Beispiel. Also wenn der für Hax ja ein Romantiker war. Also auch mal kurz Biedermeier, ich schaue jetzt immer da so in die Richtung von Leuten, die mich korrigieren können. Es gibt doch so eine Aussage, Ethel Hoffmann gehörte zum Biedermeier. Aber eigentlich diese ganze Romantik-Schelte, da ist ja quasi drin, ne? Da habe ich jetzt gar nichts zu gesagt. Ne? Kleist, Hoffmann, das sind alles Romantiker in diesem Zusammenhang. Während Lukács auch realistische Momente an Hoffmann zum Beispiel entdeckt hat. Also das ist immer so. Wohin guckt man und wie monumentalisierend liest man das? Ja. Vielen Dank, Frau Freude, für diesen Vortrag. Sie haben mit der Expressionismusdebatte nochmal auf den Beispiel hingewiesen, dass es da eigentlich diesen Knackpunkt ging, dass man sich halt einfach mal erlaubt hat zu sagen, dass die Wirklichkeit, was wissen oder was könnte man mit dieser Wirklichkeit wissen, und dass diese Offenheit dieser geführten Diskussion eigentlich zu der Erkenntnis geführt hat, dass man ein geschlossenes Weltbild eigentlich verabschieden kann. Und in dem zweiten Teil Ihres Vortrags, als es darum ging, wie war das eigentlich in diesen DDR-Debatten, sind Sie bei Peter Axel stehen geblieben, dass man diese ästhetischen Stimmung eigentlich übersetzen kann als eine Seite zum Staat und diese unterschiedlichen Auseinandersetzungen und Erwartungen damit, dass man die damit verorten kann. Aber hat es in der DDR eigentlich auch nochmal eine Offenheit, sowohl der literarischen Autoren als auch in dieser Diskussion darüber gegeben, sich zu öffnen dafür, dass diese Wirklichkeit vielleicht nicht so einfach ist oder nicht so einfach ist und vielleicht nicht nur mit einem parteilichen Standpunkt beantwortet werden kann? Und hat es darüber auch nochmal eine Offenheit gegeben, sich dieser grundsätzlichen Offenheit, wie die Wirklichkeit beschaffen ist, sie denen zu öffnen und dies auch zu diskutieren? Ja. Also, wenn man jetzt dieser Polarisierung in zwei Gruppen, die natürlich immer unterkomplex ist, aber wenn man der erstmal folgt und sagt, es gab in diesem sogenannten Traditionsdisput eine große Gruppe, die auf eine in der Tat Öffnung nicht nur des Weltbildes, sondern auch der romantischen, also der Traditionsbezüge des Sozialismus und sozusagen die überhaupt neue Lesarten eingefordert hat, neue ästhetische Verfahren ja auch stark gemacht hat und so weiter und so weiter. Also die aus heutiger oder auch aus westlicher Sicht wurde das immer gelesen als sozusagen eine Art verspätete Modernisierung in den 70er Jahren. Also hätten die jetzt quasi was aufgeholt. Ist auch einigermaßen sagt auch einigermaßen viel über den Blickwinkel auf sozusagen die DDR als so eine Art rückständiges Gebilde, wo die erst in den 70er Jahren auf den Trichter kamen, was dann andernorts schon viel früher gewesen sei. Aber sozusagen das, was Sie jetzt wiedergeben mit Öffnung, das wäre auf dieser Seite auch zu verorten. Also sozusagen sich zu öffnen für tatsächlich die Wirklichkeit als neue, als sozusagen auch veränderte im Verhältnis, also der Industrialisierung oder auch der Entwicklung der Bürokratien und so fort. Also sozusagen dieser Gedanke, einerseits die Wirklichkeit hat sich verändert und andererseits unsere Blickwinkel darauf müssen sich auch verändern. Das ist genau diese Frage sozusagen. Und die zieht sich ja im Prinzip auch durch beide Debatten eigentlich. Aber ich glaube, ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Also die Frage war, ob das stattgefunden hat, dann wäre die Antwort ja. Ja, also es würde ja auch eine so philosophische Diskussion, ja. Genau. Also sozusagen, was ist überhaupt erkennbar? Genau. Und also wenn man sich nicht von vornherein darauf einigt, dass wir alle Atheisten sind und dass das sozusagen als gesetzter Punkt gilt und zu gelten hat und dann doch wieder sich darauf geeinigt wird, ein geschlossenes Weltbild vorauszusetzen, dann ergeben sich daraus ja andere Konsequenzen. Aber wenn man das ja auch nochmal grundsätzlich in Frage stellt, ergeben sich auch ganz andere Zugriffe auf sowas wie Wirklichkeit und dann ergeben sich auch andere Möglichkeiten für meinetwegen wieder subjektive Zugänge für Empfindlichkeiten, für das, was ja mit dieser Romantikdiskussion, was ja da abgewertet wurde und was ja in Frage gestellt wurde und in der DDR scheint mir irgendwie eine Schere im Kopf irgendwie gar nicht aufgegriffen wurde oder gar nicht weitergeführt wurde. Also das frage ich mich, ob das. Ich glaube auch, das ist hätte ich, aber möchtest du jetzt? Wir würden einen Eindruck machen, im Gegenteil. Also das war nicht abgeschnitten oder so. Ja, das kommt nicht vor. Das liegt vielleicht an meiner Darstellung jetzt, weil ich immer mit Hacks geendet habe. Ja. Aber im Grunde ist das die minoritäre Position gewesen. Also, also ab den 70er Jahren, spätestens wahrscheinlich sogar, es gibt auch in den 60ern sicher schon Vorstöße in diese Richtung, und zwar auf fast allen Ebenen, auf der Gesellschaftstheorie, auf der Philosophie in der Tat und auch auf der Literatur und Literaturtheorie und im gewissen Sinn auch Politik. Das hängt da auch immer eng zusammen. Und es wurden in den 70er Jahren Haltungen dominant eigentlich, die all das, was Sie jetzt umrissen haben, also zumindest in der Rhetorik, also ob Sie das auch so eingelöst haben, kann ich Ihnen nicht, da müssen wir uns drüber unterhalten, was Ihnen genau vorschwebt, ja, aber von der Rhetorik her wäre das genau das gewesen. Mein Einwand wäre darauf aber immer, dass vielleicht das, was sozusagen dann im Umkehrschluss als so ein geschlossenes Weltbild dasteht, vielleicht, also da stellt man sich dann vielleicht tatsächlich zu unterkomplex vor. Also wenn man sich die Lukács-Texte mal anschaut, ist das eigentlich alles andere als sozusagen eine simplifizierende Weltwahrnehmung. Das ist hochkomplex, also und diffizil und sozusagen in sich stark differenziert. Ja. Deswegen ist ja, das hat so stattgefunden und das ist auch tatsächlich in diese Richtung hat sich das auch verändert und so eine Hacksche Position war irgendwann die absolut minoritäre Position. Ja. Kann ich jetzt nur so kurz. Ich würde vielleicht den Fragenkomplex, den Sie am Ende des Vortrags ein Stück weit an das Interesse an Sie zurückgeben, nämlich die der Meinung sind, dass sich der Realismus beispielsweise zur Beschreibung von Zeitgenössischen Literatur eignet, weil wenn es so ist, was Sie das ja ausgeführt haben, dass ein Realismus immer beides schwächt, nämlich einerseits diese Forderung zu sagen, Wirklichkeit einfach zu beschreiben und andererseits sie zum Ausdruck zu bringen, was dann noch mal was anderes ist. Also sozusagen polemisch kann man ja nur deswegen als realistisch beschreiben, weil man sagt, da kommt etwas über die Wirklichkeit zum Ausdruck, was sozusagen viel echter ist als das, was sozusagen zutage liegt, was man jetzt genau beschreiben würde. Die Frage ist auch sozusagen diese Gedankengänge und diese Kategorien, die sozusagen vor dem Hintergrund zeitgenössischer Literatur, sowas wie keine Ahnung, sozusagen so Gesinnungshaltungsliteratur, die Liberat, wo man ja sozusagen, da braucht man nicht sehr viel politisches Verständnis, um zu sehen, dass hinter sozusagen diesen Romanen sozusagen die politische Haltung steht. Das ist jetzt was, was auf der oberflächlichen Ebene natürlich überhaupt nicht realistisch im Sinne von Abbildung ist. Und irgendwie so Sachen wie Roberto Bolaño, die sozusagen sich auf so einer Beschreibungsebene, also dann unglaublich, aber auch nicht unfantastisch. Stimmt, das ist wirklich eine nachgeordnete Frage. Also mir ging es ja auch darum, einfach zu sagen, wo er einer war. Genau, aber das war jetzt keine. Ja. Ja, das sind die ganz großen Fragen. Also erstmal danke für die Erinnerung. Also man könnte ja tatsächlich sagen, diese, dass man vielleicht erstmal so zwei Realismusdefinitionen grob unterscheiden kann, wo sich dann verschiedene Spielarten drunter rubrizieren lassen, wie Sie es jetzt eigentlich auch gesagt haben. Also der eine wäre so der Abbildungsbeschreibungsbegriff und der andere sozusagen dessen, was Sie jetzt gesagt haben, zum Ausdruck bringen. Das entspricht ist in der Ästhetiktradition der Unterscheidung zwischen Mimesis und Poiesis, denke ich. Und es gibt tatsächlich, also ich bin jetzt leider relativ unbeschlagen und vielleicht hat sich aber jemand schlau gemacht in Vorbereitung für die Tagung, ja, gerade jetzt unter wirklich etablierten Germanisten und Germanistinnen eben tatsächlich wieder so Diskussionen über Realität, Realismus und lustigerweise auch über das Reale, was eigentlich ein Lacanscher Terminus ist. Und es, weiß ich nicht, es gibt einen Aufsatz von Koschorke zum Beispiel, der ist aus dem letzten Jahr, in dem er sozusagen darauf hinweist, dass eigentlich diese Frage nach der Realität und nach dem Verhältnis von Realität und Literatur sich periodisch immer wieder stellen würde, also durch die Moderne hindurch. Und sozusagen, dass das immer dieselbe Bewegung eigentlich hat. Einerseits die Realität als das, was außersprachlich ist und mit Sprache nie ganz erfasst werden kann, was sich immer entzieht. Und auf der anderen Seite sozusagen das, was als das Reale immerzu wieder über die Leute hereinbricht. Also so einerseits das, was immer draußen bleibt und andererseits das, was man eben nicht draußen halten kann, sondern einen immer wieder so überflutet. Und das beginnt mit diesem ganz albernen Beispiel von dem 11. September, der jetzt auf einmal die Semiotiker oder die sozusagen poststrukturalistischen Denker jetzt alle aus diesem sozusagen aus dieser Illusion gerissen hätte. Man hätte es immer nur mit so Zeichen zu tun und da hätte sozusagen sich die materielle Gewalt jetzt da irgendwie wieder in das Weltbild hineingebohrt oder so. Also was ich sagen möchte ist, auch ganz unabhängig von diesen marxistischen Diskursen, die ich so ein bisschen versucht habe nachzubilden, scheinen das tatsächlich die ganz großen Fragen dieses Begriffs zu sein. Und man findet immer wieder das eine oder das andere als Argument. Also sozusagen, wenn hier die Forderung kommt, Realismus müsste doch sein, man soll sich zur Realität verhalten, also im Prinzip beispielsweise eine politische Haltung zum Ausdruck bringen und sich darüber damit auseinandersetzen, kann das Gegenargument immer reinkommen, naja, aber es ist ja adäquat beschrieben, also das wird sozusagen gut abgebildet und andersrum. Also aus diesem Ding kommt man irgendwie scheinbar erstmal nicht raus und wenn es ein Argument gäbe, diesen Begriff fallen zu lassen, dann wahrscheinlich der, dass man wahrscheinlich aus dieser Zwickmühle, dass man sich in der Historie schon so lange bewegt. Oder, und also irgendwie wäre das, glaube ich, ein Wunsch und es scheint immer wieder auch ein Bedürfnis danach zu geben, oder man setzt sich hin und versucht, den sozusagen zu präzisieren und ihn im besten Fall im Konflikt zu präzisieren. Also dort ist er ja produktiv, ne? Also sozusagen, wenn man anfängt, darüber zu streiten, was jetzt, deswegen könnte ich Ihnen jetzt auch keine Antwort sozusagen geben, also man müsste dann wirklich streiten, ne? Und dort hat das irgendwie Sinn ergeben und dort hat das auch eine über die ästhetische Debatte hinausgehende Bedeutung bekommen, natürlich, ja.